Deutschlandfunk. Hörspiel. Dieser Abend ist Friederike Mayröcker gewidmet. Die in Wien lebende, nunmehr 84-jährige Dichterin setzt in ihrem poetischen Hörstück ihre Beschäftigung mit Leben und Werk von Künstlern fort. Vielen Hörern wird die Umarmung nach Picasso, Repetitionen nach Max Ernst, Schubert-Notizen und vor allen Dingen das Couvert der Vögel über Henri Matisse ein Begriff sein. Für letztgenanntes Hörspiel wurde sie 2001 mit dem Karl-Tschucker-Preis geehrt. Im gleichen Jahr erhielt sie auch den Georg-Büchner-Preis. Wieder führt Klaus Schöning Regie. Mit dem Regisseur verbindet die Autorin eine langjährige produktive Zusammenarbeit. Friederike Mayröcker spricht ihren monologischen Text, eine imaginäre Begegnung der Ich-Figur mit der amerikanischen Dichterin Gertrude Stein selbst in der ihr eigenen musikalischen Rhythmisierung. Maurizio Kagel hat für das Stück 5 Vokalisen für einen Countertenor komponiert, gesungen von Kai Wessel, einer der ganz großen Stimmen unserer Zeit. Im Anschluss daran hören Sie eine Sendung von Ursula Ruppel, Poetisches Radio, Mayröckers Hörwelten. Gertrude Stein hat die Luft gemalt. Von und mit Friederike Mayröcker. Und ich sage zu Gertrude Stein, ich lese viel in ihren Büchern und ich exzerpiere ununterbrochen aus ihren Büchern. Und ich denke oft an ihren kleinen Hund Basket und an Alice B. Toklas und dass sie einen Ford fahren und dass sie pausenlos schreiben und dass sie ein offenes Haus haben für Dichter und Maler, meist einmal in der Woche, und dass Pablo Picasso bei ihnen ein- und ausgeht und seine Freundin Fernande Olivier eine schöne, kapriziöse Frau ist und überall hin zu spät kommt. Und dass Pablo Picasso sagt, ja, ich werde kommen, es sich aber dann anders überlegt. Er kann nicht Nein sagen. Ich erinnere mich, sagt Gertrude Stein, dass ich gleich nach dem Krieg in einer Garage war, um meinen Wagen in Ordnung bringen zu lassen. Ich habe Garagen gern. Ich meine, ich habe eine Menge Dinge gern, aber Garagen habe ich fast am liebsten. Und ich sage, meine Ärztin sagte, als ich sie anrief, bin in einer Garage, kann jetzt nicht telefonieren. Und man hörte ein Hupen. Und sie war Gertrude Stein sehr ähnlich. Und Gertrude Stein sagte, ich war während der vielen Jahre meines Schreibens sehr ehrgeizig. Also ich war übermäßig ehrgeizig. Und Picasso sagte, du bist schrecklich ehrgeizig. Ich halte das nicht mehr aus. Und ich sage, ich glaube, ich habe auf das Schwimmen vergessen, nämlich wie man sich schwimmend über Wasser hält. Also, ich bin immer eine gute Schwimmerin gewesen, aber jetzt, da ich meine Jugend wiederholen möchte, gelingt es mir nicht mehr, in ein Bassin zu hüpfen und dann zu schwimmen. Ich hatte das Schwimmen einfach verlernt und fürchtete, im tiefen Wasser ertrinken zu müssen. Ich denke, dass man das Schwimmen nicht verlernen kann, sagt meine alte Ärztin. Aber man kann eine Sprache verlernen. Man kann alle Sprachen verlernen. Nur die Sprache, die man zuallererst erlernt hat, also die Muttersprache, wird man nicht mehr vergessen. Oder man vergisst sie zuletzt. Ich meine, sagt Gertrude Stein, ich weiß schon, was los ist und wohin es mich zieht. Ich meine, was das Schreiben angeht, in was für eine neue Richtung es mich treibt. Und ich schreibe jetzt figural. Nun, sagt Gertrude Stein, ich habe jetzt einen kleinen Hund und ich ging vormittags und nachmittags in einen kleinen Park und ich genoss es, obwohl mein kleiner Hund mich nicht beachtete, während wir spazieren gingen. Das war verwunderlich. und ich ging mit meinem kleinen Hund eine Straße hinauf und eine andere wieder hinunter und das machte mich vergnügt. Jargon oder Gesprächsgerippe. Und Heinz Schaffroth schreibt eine Karte aus Griechenland. Und er schrieb, als ich dem Löwen von Kehr in die Augen schaute, schämte ich mich ein wenig meiner Sterblichkeit. Er nämlich blickt seit mehr als 2500 Jahren auf das Treiben der Welt und es sieht nicht so aus, als ob er damit aufhören wollte. Und wie alle diese Dinge notwendigerweise wahr sind. Ich höre das Ende des Oratoriums Le Roi David, sagt Gertrude Stein, von Arthur Honegger. Mächtige Komposition. Ich bin in den Sphären. Es ist eine Gedankenaufregung, eigentlich Lichtvision während des Anhörens. Hinreißende Musik. Und ich sehe immer zu mich selber, wie ich alles tue, und ich sehe mich selber auch in Augenblicken, die jahrelang vergangen sind, so, als ob ich ununterbrochen Schnappschüsse von mir selber gemacht hätte. Und wenn wir, Alice Bitokes und ich, sagt Gertrude Stein, von unserer Reise nach Amerika sprachen, fiel uns immer zuerst die Ostküste ein und Washington, und von Washington nichts außer unserem Besuch in einem Waschsalon und wo wir von einem mächtigen, alten, weißhaarigen Neger bedient wurden und er hatte große, gelbliche Augen. Und wenn wir, Alice Bitokes und ich, von New York sprachen, sprachen wir davon, dass wir im Algonquin wohnten und beim Frühstück Siegfried Lenz trafen, der dort auf seinen Übersetzer wartete, und er war so versunken, dass er uns kaum wahrnahm, und dass wir zuerst in ein unsauberes Hotel kamen, das wir gleich wieder verließen, und dass wir am Broadway spazierten und man uns riet, immer ein paar Münzen in der Manteltasche. Dann pausierten wir, pausten ab. Und ich sagte, ich war in einer anderen Welt, nämlich, ich bin an einem Tag anders als am vorhergehenden Tag. Das heißt, wenn ich am Dienstag schreiben konnte, kann ich am Mittwoch nicht schreiben und nicht verstehen, wie ich am Vortag hatte schreiben können. Also ich war am Mittwoch zum Beispiel so weit davon entfernt, dass es mir vorkam, ich hätte noch nie etwas geschrieben, nicht wahr? Und ich staunte, dass ich imstande gewesen war zu schreiben, weil der Gedanke, jemals etwas geschrieben zu haben, vollkommen weg war und ganz unvorstellbar, wie wenn jemand, der nie geschrieben hatte, etwas über das Schreiben können hört. Also, es war ganz unwirklich und versunken. Und meine Nerven waren sehr aufgeregt, sagte Gertrude Stein, und dann folgte ein Tag dem anderen, ohne dass die Grundfragen des Lebens gelöst worden wären. Und es nähert sich alles, was war, aber es ist nicht da. Also war ich in einer anderen Welt, wenn ich schreiben konnte. Aber ich wusste, ich würde nicht jederzeit eingelassen werden, obwohl ich mich jederzeit danach sehnte. So war es an einem Tag eine Verzauberung, nämlich ein Zustand der Verzauberung. Und an einem anderen Tag eine Entzauberung, nämlich ein Zustand der Entzauberung, nicht wahr? Fühle mich außerhalb dieser Welt und gleichzeitig in dieser Welt, ganz intensiv. Aber dann holt mich das Beruhigungsmittel herunter, sodass ich wieder in der ganz und gar gewöhnlichen Welt bin, wo es kein Schreiben gibt und kein Schweben, und nur affektlose Rezitative, und wir waren in dieser Dorfwelt, und ich träumte Kadenz des Ovid. Und Gertrude Stein sagt, habe einen Katalog von Pablo Picasso neben mein Bett gestellt und werde lesen darin. Alles ändert sich und es ist seltsam, wie sich alles ändert. Bin zerstreut beim Lesen, auch beim intensiven Lesen komme ich immer wieder vom Weg ab. Das heißt, ich glaube dann, es schieben sich Bilder und Vorstellungen, Haarsträhnen dazwischen, sodass ich die eben gelesene Zeile wieder lesen muss. Erinnerungen, Worte von Freunden, punktweise Ahnungen während des Lesens der Fußnoten von Jacques Derrida im Porträt. So entwische ich immer wieder in irgend Nebenweg, Abweg, Stolperung, sodass ich mich zurechtweisen, zurückführen muss auf den Lesepfad. Eiligst die Fragen, aber eben die Mittagsglocken, und ich nahm eine höhere Dosis. Manchmal begannen wir einen Streit, sagt Gertrude Stein, und ich fing sofort an zu weinen, weil ich es nicht ertrage, in Unfrieden zu sein mit jemandem, den ich liebe. Und immer war er, Picasso, der Erste, der sagte, hören wir auf damit. Und es dauerte meist 1-2 Tage, bis alles wieder ins Gleichgewicht kam. Und wir gingen besonders behutsam um miteinander und überlegten jedes Wort, ehe wir es aussprachen. Wenn ein Vogel oder Vögel ins Zimmer fliegen, ist das Glück oder Unglück? Sagen wir mal, es ist Glück. Und alles rätselhaft in seiner Grundierung. Und dann gingen wir wieder über den Stephansplatz und sahen, dass alles voll Blut war, aber wir wussten nicht, was es bedeutete. Und Jacques Derrida schreibt, das ist es, was sie nicht ertragen, dass ich nichts, dass ich niemals etwas sage, das Bestand und Geltung hätte. Nichts Wahres und nichts Falsches. Und ich selbst habe mich niemals widerlegen können, das heißt sprechen. Darum schreibe ich. Das ist das Wort, wie geschaffen, um zu vergessen. Und man kann stets kommen und gehen, nämlich sich leichten Schrittes davon machen. Ohne Schuld, ohne Phönix, so Jacques Derrida. Und Gertrude Stein sagt, da war ein Schnarren, ein richtiges Schnarren im Zimmer, das vermutlich die Fliege, erste Stubenfliege, hervorbrachte. Aber es war erst Anfang September, nicht wahr? Eine Gedankenaufregung und meine Nerven waren sehr aufgeregt und die Finger verirrten sich zwischen den Tasten. Und ich war hilflos, besessen. Und dann wird es heute sein. Und wir sind an diese Erde gebunden. Aber schließlich ist das gar nicht so schlecht. Oder am Rand eines Schlafes, sage ich. Und man muss sich wieder einschwingen, sagt Alice B. Toklas. Als wir aus Camaiore zurückgekommen waren, richtig einschwingen, sagt Alice B. Toklas, in die Arbeit, ins Lesen und Studieren. Oh, und ich brenne lichterlos, sage ich zu Alice B. Toklas. Und immer wieder die Kurskorrektur während des Schreibens, indem ich alles bisher Aufgeschriebene durchlese, nämlich um eine klare Richtung zu gewinnen und um zu überlegen, bringe ich das zusammen, werde ich das zusammenbringen, Aber jedenfalls habe ich gerne, was ich habe, was ich bisher geschrieben habe. Ob Käfer, ob Berge, ob Weihe des Himmels, was mich noch wach hielt, alles verweht, inmitten von Wolken, von Engeln, so brennend. Und auf den Knien rutschend bei der Schreibarbeit, sage ich, aber immer wieder diese geriatrische Sicht der Dinge. Also ich weinte dann vom Hotelfenster aus, was ich erblickte, was ich da erblickte vom Hotelfenster aus. War es ein Dufy? Es war ein Dufy, was ich sah, die blaue Weihe des Meeres in Camaiore, die Fähnchen und Masten, die Boote und Bojen, der Strand, und meine Hände an meinen Augen grenzten mir das Bild seitlich ab, dass es in einen Dufy sich verwandelte, und ich wollte nichts anderes mehr sehen als dieses Bild vom Hotelfenster aus, meine Hände an den Augen, um es seitlich abzugrenzen. Ich hatte Dufy erfunden, ich hatte Dufy nachgeahmt, ich hatte Dufy gesehen, also in Wirklichkeit, also meinen eigenen Dufy. Diese Unentrinnbarkeit. Und Gertrude Stein sagt, immer wieder sagten Alice Bitokles und ich, after all, tomorrow is another day. Das sagten wir zueinander, wenn etwas sich als schwierig, ja unlösbar erwies, oder wenn wir nicht wussten, wie wir an ein Problem herankommen sollten. Und dann war ein Zeppelin-Alarm. Und er, Picasso, war ein Skeptiker durch und durch, also immer für sich einen neuen Anfang machen. Essen ist Intimität. Und das Auto rutschte den Abhang hinunter, nämlich wie Wasserfall, nämlich wie Wasserlilie. Und das Auge des Hurrikans über dem Osten der USA war auf der Titelseite der Zeitung abgebildet. Und nichts und alles geschah. Und durch ein einfaches Herumgehen im schönen Sommer, sagte Elisabeth von Samsonow, sind schon die Keime für eine gute Winterarbeit gelegt. Rösser fliegen durch den Wald und die Landschaft dampfte, sage ich zu Gertrude Stein. Aber sie war in ihren Gedanken weit weg, durchaus weit weg, und ihr Rücken glänzte. Und dann sagte sie, Vorstellungen sind nicht wichtig, aber Licht und Lieblichkeit sind es. Und indem ich die Straße betrete, sagt Gertrude Stein, riecht es nach Sakrament. Und da war ein reizendes Zwinkern in seinen, Picassos, Augen. Und manchmal bläst der Wind ein Blatt von meinem Tisch. Und ich hatte mich in das Hündchen-Basket verliebt und war ganz hineingekrochen in seine Seele und schaute aus seinen Augen heraus. In meiner Hand der Ameisenhaufen, sage ich zu Gertrude Stein, Bunuel, und ich schaue verzückt, entrückt in die winzigen Wohnzimmernelken. Und Gertrude Stein sagt und murmelt das Namen, murmelnd am Telefon, als er mich anrief, was mich betäubt hat. Und dann, dort, das Seelchen unbeschuht, wie's schlürft. Und wenn man weit voraus ist mit seinem Kopf, man natürlich altmodisch und geregelt ist in seinem Leben, nicht wahr? Und es war 1905, dass Pablo Picasso mein Porträt malte und es mir schenkte. Und ich habe mich damit immer identifiziert. Ich habe gerne Ihre Bücher gelesen, sage ich zu Gertrude Stein, und ich habe sie so oft gelesen, dass ich schon alles wusste. Ich wusste den ganzen Verlauf ihres Buches, aller Bücher, aber ich habe sie trotzdem immer wieder gelesen, so dass es mir manchmal vorkam, dass ich ihre Bücher auswendig kannte. Und Gertrude Stein sagte immer, man kann ein Buch immer wieder lesen, aber man muss es von Anfang an lesen. Das muss man. Immer sagte ich zu Gertrude Stein, alles bleibt immer gleich, Alles steht still. Nichts verändert sich. Wir bleiben immer dieselben. Wir verändern uns nicht. Aber Gertrude Stein erwiderte, alles verändert sich, aber nicht ohne Grund. Als wir das Grab meiner Eltern besuchten, sage ich, ging sie mit gesenktem Kopf durch die Reihen der Gräber und murmelte, alles Geheimnisträger, alles Geheimnisträger. Die literarischen Ideen eines Malers sind ganz und gar nicht dieselben wie die literarischen Ideen eines Schriftstellers, sagte sie. Ebenso ist es mit der Egozentrik. Die Egozentrik eines Malers ist eine ganz andere Egozentrik als die eines Schriftstellers. Also sind wir in einer Waldsorge. Aber meine Augen haben mir immer mehr mitgeteilt als meine Ohren, so Gertrude Stein. Und es war höflich, immer da zu sein, bei jeder Vorlesung oder Zusammenkunft. Und während meines Wahnsinns bin ich frohlockend, lichterloh, sage ich, aber sonst tatsächlich und fortwährend verleugne ich mich, das ist es, und es wird alles zum Fetisch. Im Stehen zwei Seiten Novalis gelesen, dann als Lesezeichen ein Säckchen Holunder eingelegt, wo ich die Lektüre unterbrochen hatte. Auf einer Briefmarke Hund mit eingebundenen Ohren auf dem Mond, Gluthund. Ein wenig verlegen wegen dickem Outfit. Unendlich und insgeheim, und es war dieses sanfte Septemberwetter und Sonne innig glänzte, und ich lehnte am Fenster und fühlte an meiner Wange eine Prise Sonne und Brise aus dem Südosten, und während mein Haar in die Richtung des Windes wehte, legte ich die Stirn auf meine Hand, die auf der Brüstung ruhte. Und sauge am Äther der Poeten, nämlich beim griffigen Erzählen, nicht wahr? Jetzt fliegt es mich an. Oder was hatte der alte Barbarazweig im Fenster zu bedeuten, in der Art Dekovase zwischen den Fensterscheiben? Und möchte den ganzen Tag im Grünen sein, umhergehen, betrachten, schweigen oder auf einer Bank oder in Baumästen. Nichts und alles geschah, mitten im Endlosen. Das Alltagsgefüge rüttelt an mir, also im Zug, und die Landschaft raste an mir vorbei. Und ich sage zu Gertrude Stein, ich war sehr glücklich, weil das Schreiben beinahe ohne Widerstände hervorsprudelte und aus der Erinnerung bislang unbekannte Bilder auftauchten, pendelte zwischen den Jahren, und sie zeugten sich fort, und insgesamt ist die Sicht freier geworden, ja, freier, und es hatte sich schon ganz eingenistet in mir. Ich meine, das Schreiben hatte sich schon ganz eingenistet in mir, obwohl ich erst wenig aufgeschrieben hatte, was mir vorschwebte. Also ich ahnte das Ganze, ohne dass ich wusste, wohin es mich führen sollte. Also ich wusste nicht genau, was ich schreiben wollte. Und Picasso zu Brassai, warum, glauben Sie, datiere ich alles, was ich mache? Weil es nicht genügt, die Arbeiten eines Künstlers zu kennen, man muss auch wissen, wann, warum, wie und unter welchen Bedingungen er sie schuf. Es wird sicher eines Tages eine Wissenschaft geben, vielleicht wird man sie die Wissenschaft vom Menschen nennen, die sich mit dem schöpferischen Menschen befasst, um neue Erkenntnisse über den Menschen im Allgemeinen zu gewinnen. Und Breton sagte, ging frei und gelöst in den Wald hinein. Schließlich, sagt Gertrude Stein, sind die Menschen unbewusst so. Wenn sie allein sind, wollen sie mit anderen zusammen sein. Und wenn sie mit anderen zusammen sind, wollen sie allein sein. Möchte fortwährend in diesem Ausnahmezustand sein, nämlich des Schreibenkönnens. Manchmal schreibe ich die Wörter einfach auf. Die Wörter, die Sätze, vor allem die Sätze. Und alles, was ich nicht vergessen wollte. Trotzdem geschieht es immer wieder, dass ich alles vergesse, dass ich alles in meinem Kopf verlegt habe, und sie tauchen dann an einem Platz auf, wo man sie nicht erwartet hatte, sie wiederzufinden. Mitten in einem Telefongespräch oder am Rand eines Traumes. Ach, die schwärmenden Arien! Schnellt eine Taube am Fenster vorüber, und ich erschrecke, es war nachts, würde sie in meine Schlafkammer geflogen kommen und mich attackieren? Auge, Ohren, Brust. Ach, die hängenden Verse. Und Senilität ist selbstverständlich nicht zivilisiert. Es gibt Logik. Und ich lese gerne innerlich und nicht äußerlich. Und dann küsste er, Picasso, mich auf die Wange. Und da waren Erdbeeren an der Außenseite der Kaffeeschale. Und hinter den Rollos ein glühender Ball, verloren im Weltall. Und ich erleide die Nervenzertrümmerung. So geht sogar die Liebe ein und aus und ohne Gleichen. Bin leichtgläubiger Mensch und Skeptiker, sage ich zu Gertrude Stein, und ging den Waldweg hinauf, und es gab viel Schatten, Waldschatten. Heute Morgen, sage ich nach dem zweiten Erwachen, denke ich über ihren Satz nach, der lautet, ich bin ich, weil mein kleiner Hund mich kennt. Und das Blau des Himmels umher, so Hopkins. Und Gertrude Stein sagt, es gibt nichts außerhalb des Textes, nämlich das Glimmen ihrer Augen. Und der rechte Arm ist kürzer als der linke, und ich nahm eine höhere Dosis. Und dann fällt mir das Blut in die Füße hinunter, und Motherwell sagt, noch Jahre hinterher erschien verspritztes Blut auf meinen Bildern, während die großlappigen Blumen auf meinem Tisch aufblühten wie der Mond vor dem Fenster. Der Apennin im Notizbuch, nämlich die Vogelsachen zerfetzt. Alles ändert sich und es ist seltsam, wie sich alles ändert, sage ich zu Gertrude Stein. Und ich fürchte, die Zeit könnte enden vor der Zeit. Und der Zipfel des Gürtels des Morgenmantels war nass. Und Keith Jarrett im Hintergrund. Und es gab Zeppelin-Alarm. Und ich war wie betäubt. Und nichts und alles geschah. Und ich erinnere mich an einen mächtigen Baum auf einer Anhöhe in Roermoos. Und ich hatte ihn mir eingeprägt. Und es war vor vielen Jahren. Aber ich sehe alles, wie es damals war, vor mir, und der Baum stand alleine auf der Anhöhe, und ich blickte ihn lange an, und ich dachte, ich würde ihn nie vergessen. Unvergessliche, weiße, blutüberströmende Tiere und inmitten von Seufzern die Feuerlilie in allen Farben der Sonne. Und ich stieg zu ihnen ins Auto und wir fuhren kreuz und quer in Milwaukee umher und nichts und alles geschah, und ich lasse mich von meiner Sprache tragen, und ich erzähle ihnen, dass ich mich tragen lasse von meiner Sprache. Und der Wind draußen schreibt dieses Buch, sagt Bataille. Und Blut auf dem Esszimmerboden, Enzianboden, und kein Blatt regte sich, und ich hörte mich wie von Ferne zu ihnen sprechen. Und ich setzte mich in eine Hecke, und die Schmetterlinge taumelten um mich. Einige hoch aufgeschossene Pflanzen auf dem Dachgarten, vermutlich Sonnenblumen. So schlenderten wir dahin. Und Gertrude Stein sagte, ich glaube, ich schreibe so klar, dass ich mir darüber Sorgen mache. Ach, zuweilen fiel es mir schwer, selbstständig zu denken, sage ich. Und Gertrude Stein sagte, daraus entsteht Religion, Wanderschaft und Architektur. Im Abstieg passierten pausenlos Dinge, und Picasso murmelte, das wandernde Sternenlicht. Und Gertrude Stein oder Jacques Derrida sagten, nämlich auf etwas deuten, hindeuten, zeigen oder seine Mütze mit Früchten füllen und auf der trockenen, geflügelten Erde sitzen und träumen. Aber nie hinhören, wenn sie einen alle riefen, einfach nicht darauf achten, einfach sich taub stellen, totstellen. Und der Wind so stark, dass er die Blüten und Blätter von den Bäumen riss und um sie herum. Die Antizipation von Verweisung und Verwitwung. Das Ich setzt sich selbst als verlassen und verlassend voraus, sagt Peter Sloterdijk. Es ist das Organ der Vorverlassenheit und des Vorabschieds. Und Beileids Schlaf, wie Wachs die Landschaft. Alles ist anders geworden, alles ist gleich geblieben, sage ich zu Gertrude Stein. Also das Schreiben ist nicht mehr wie früher ein verklärtes Flügelschlagen inmitten Mohnblumenwerk, sondern ein einfaches Fuß vor Fuß setzen und erklären. Ich war betäubt und der Vorsatz zum Schreiben verbrauste am Ende des Pulses und Parks. Und an der Stelle des Kopfes, als Mutter lag, war ein Palmstrauch und das Alltagsgefüge rüttelt an mir und rattert so vehement und ich trage Staubwolken an Händen und Füßen. Alles ist anders geworden, alles ist gleich geblieben, sage ich zu Gertrude Stein. Jedes Organ muss sich in der richtigen Lage befinden. Das heißt, es muss parieren. Und oh weh, wenn es nicht pariert, gibt es Schwierigkeiten mit unseren Ideen und Himmelfahrten. Mit der nackten Ziege stand sie da, Gertrude Stein, etwa 4 Jahre alt, im kleinen Lichtanzug, im weißen Hemdchen mit Flaschenlocken, und die Ziege ließ kein Auge von ihr, und sie stand neben dem Kind Gertrude Stein und hielt den Kopf schief, und es war ein Bild in einem Palmenwald oder Garten, und das Bild trug den Titel Gerti mit ihrer ersten Ziege im Garten. Und es war eine blasse Ziege, oh süße Panik, so weiß, die sanfteste Ziege, und ließ das Kind Gerti nicht aus den Augen. Und das Kind Gerti trug schwarze Strümpfe und ein weißes Hemdchen und hatte Flaschenlocken an beiden Ohren, und das Hemdchen, das sie trug, hatte Puffärmel, und die Ziege war neugierig, und das Glimmen ihrer Augen, schrägen Augen, und Sonne innig glänzte, und es war wie ein Sakrament. Und ich lese gerne innerlich und nicht äußerlich, so Gertrude Stein. Wie könnte ich etwas sagen, wenn gerade nichts zu sagen war, so Gertrude Stein, wenn es gerade nichts zu sagen gab? Und wie konnte es etwas zu sagen geben, während ich tat, was ich tat, und das war das Schreiben von The Making of Americans. Und Picasso hoffte, seine Jugend kehre zurück, und er hatte eine schwarze Haarsträhne hinter das Ohr geschlungen. Und ich fragte Gertrude Stein, wann ist eigentlich die günstigste Jahreszeit für ihre Arbeit? Das fragte ich sie, und sie sagte, sie wisse es nicht genau, oder immer, aber sie frage nun mich, wann ich am besten arbeitete, und ich sagte, Oktober, November, Dezember, Jänner. Und ich sah vor meinem inneren Auge die schneeweißen Wimpern des Hausbesorgers. Aber warum, sage ich. Und Gertrude Stein sagte, und wie kann sich jemand ändern? Man muss sein, wie man ist. Und sie wohnte ein paar Jahre in Wien. Und sie saß Picasso stundenlang, dass er sein Bild malen konnte. Und sie sagte, die heutigen Maler verwenden kein Modell mehr. Und Picasso erwiderte, ich male sie nur ganz ausnahmsweise. Und eigentlich könnte ich sie auch aus dem Gedächtnis malen. Und ich schlug ein Buch von Sloterdijk an irgendeiner beliebigen Stelle auf. Und ich war zugleich innen und außen. Essen ist Intimität. Und in den Winter hinein und aus dem Winter wieder heraus und in den Sommer hinein und aus dem Sommer wieder heraus, in die Lämmer hinein und aus den Lämmern wieder heraus und in die leichten Mäntel hinein und aus den leichten Mänteln wieder heraus und die vibrierenden Farben des Spektrums an der Wand über dem Leuchter und von der rechten Seite ein Streifen Sonne, wenn nachmittags auf dem Lager Siesta. Und die Kleider wechseln so schnell, dass man nicht mehr nachkommt, nicht wahr? Und Gertrude Stein sagt, wenn ich mich daran erinnere, woran ich mich erinnere, warum erinnere ich mich daran? Und da ist ein Rauch, und da sind die kleinen Wolken geflogen, und sie säumten die Wiesen und tiefen grünen Wälder vor meinem Fenster. Und mir träumte von einem roten, offenen Sportwagen, darin lag ein Strauß Maiglöckchen, und sie dufteten so süß, dass ich davon erwachte. Und es war das erste Mal, dass ich in einem Traum einen Duft wahrnahm. Und es war sehr befriedigend und beglückend. Und ich hatte es früher nie erlebt. Und in den nachschimmernden Augen des Morgens zu Jean-Paul. Und ich werde immer Angst haben, sagt Gertrude Stein, und sie ließ sich aus der Hand lesen, falscher Fingersatz. Und da war ein Abbruch nach ihrem 70. Jahr. Was war es? Aber eigentlich wollte sie es nicht wissen. Aber schließlich kommt es eben darauf an, das Todsein nicht abzulehnen, obwohl jeder das Todsein ablehnt. Und ich sorge mich, sagt Gertrude Stein, ob das, was ich schreibe, misslungen ist und ob es zu alltäglich und zu simpel ist, sodass es nichts ist. Jeder sagt, es sei nicht so. Es sei nicht zu alltäglich und nicht zu simpel. Aber weiß man es? Ich habe immer die ganze Zeit gedacht, es sei recht so und gehofft, es sei so und mich dann gesorgt, dass es nicht so sei. Und man bittet stets um Vergebung, wenn man schreibt, sagt Jacques Derrida, nämlich, was steht zwischen meinen Schulterblättern geschrieben? Gertrude Stein konnte lange zuhören, wenn jemand erzählte, und ganz plötzlich konnte sie nicht länger zuhören. Alles geht weiter, aber es gibt Unterbrechungen. Eine ungeheure Produktion ist ebenso wichtig wie Nichtstun, um sein Selbst wiederzufinden. Ein Genie ist ein Genie, auch wenn es nicht arbeitet. Weißt du, deine Familie, jeder, wenn du ein Genie bist und erfolglos, jeder behandelt dich, als ob du ein Genie bist, so Picasso. Aber wenn du erfolgreich wirst, wenn du beginnst, Geld zu verdienen, wenn du wirklich erfolgreich bist, dann behandelt dich deine Familie und jeder nicht länger wie ein Genie. Sie behandeln dich wie einen Mann, der erfolgreich geworden ist. So schlenderten wir dahin, und Gertrude Stein sagte und habe gelernt, wenn eine wirbelnde Arbeit ist und so vertraut mit den Schäfchen, man spricht zu sich selbst über Hunde und Katzen und Kaninchen, aber nicht über Fledermäuse oder Mäuse oder Motten, so Gertrude Stein. Der Abendwind blies von Nordwesten und kühlte unsere Wangen, bengalische Träne. Und da war diese Tüte mit den Schwänen, nicht wahr? Ein Kind vergisst nicht, aber andere Dinge geschehen. Alles bewirkt alles und Schreiben gehört dazu. Und während wir dahin trabten, notierte ich, so ein Nachsinnen ist über den Wochen und vielen Wochen, dass ich es selbst nicht weiß. Nun wittere West und Ost, nun gehe ohne Gedanken aus und ein, nur ächzend im Blasebalg Wind, dass er tobt im Haar und Auge, dass ich müßig auf meinem Lager und nicht zu Ende denken kann irgendeinen Gedanken, weil sogleich Schlummer und Träne, Gefühle, Gefälle von. Während Picasso, wie zu sich selbst, ergreife nie gern die Initiative und habe einen schwachen Charakter und überlasse es anderen, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen sind nicht wichtig. Warum sie treffen? 1935 hörte ich für 2 Jahre auf zu malen. Und weder malte noch zeichnete ich. Es ist außergewöhnlich, dass man aufhört zu tun, was man sein ganzes Leben getan hat. Aber das kann geschehen. Also es gibt Augenblicke im Leben, in denen man weder tot noch lebendig ist. Und 2 Jahre lang war ich weder tot noch lebendig. 2 Jahre lehrte ich mich nicht. Das heißt, nicht aktiv. Dabei lehrte ich mich in Wirklichkeit vollständig und vor allem davon, von einer Vision unterjocht zu werden, die nicht meine eigene Vision war. Und ich sehe Olivenbäume, sage ich zu Gertrude Stein. Ich sehe mich durch einen Olivenhain streichen. Ich sehe die kleine Kondition. Pascho liegt in der Luft und Gertrude Stein schreibt, seine, eines jungen Malers, Füße waren sehr französisch, zumindest die Schuhe. Das gefiel mir und ich schrieb es auf. Aber es war auf irgendeine Weise wahr, dass Picasso eine Aura hatte und Juan Gris war melancholisch und überschwänglich und immer scharfsichtig und intellektuell und er malte zu dieser Zeit fast ausschließlich in Schwarz und Weiß. und seine Bilder waren sehr düster und er kreierte den Kubismus. Habe eine Nadelaffäre, habe ein Nadeläffchen, auch Geranienwetter zur Zeit. Und es war ein langer Winter und nichts und alles geschah. Und ich war in einer anderen Welt. Aber ich dachte, ich würde nie wieder etwas schreiben können. Ein Fingerzeig und die Tränen. Mein Kugelschreiber riecht nach Zechie, Othmar, Litze des Laubs. Und ich nahm eine höhere Dosis. Und Gertrude Stein sagte, wenn man etwas schreibt, ist es vollkommen klar. Und dann beginnt man zu zweifeln daran. Aber dann liest man es erneut und man verliert sich, verliebt sich wieder darin, wie damals, als man es schrieb. Und dann sagt sie, man kann erst beurteilen, wie ein Buch ist, wenn man es mit der Maschine abschreibt oder es Korrektur liest. Es tut dann etwas mit einem, was Lesen allein nicht tun kann. Und an der Ecke war ein Automobil und anstelle der beiden vorderen Lampen waren zwei Köpfe von jemandem und die Augen des Admirals rollten und dann war er gefallen. Und ich war ein Irrgast auf dieser Erde und hier waren 5 Parzellen auf einem Bett und Giuseppe Zigeuner telefoniert mir, dass die Magie uns verbindet und wie alle diese Dinge notwendigerweise wahr sind. Und es flohte um mich herum und ich schüttelte einen Liebling und es war ein Flimmern der Waldanstalten und Maurice Blanchot sagt, ein Autor, der auf ein Publikum hinschreibt, schreibt in Wahrheit nicht. Wie kann sich jemand ändern, sagt Gertrude Stein. Man muss sein, wie man ist. Und es ist aufregend und verwirrend, dass sie alles sind, was sie sind. Und wir sahen wilde Büsche, meist blau, und wir sahen das flache Land. Und es war ein lieblicher Frühling. Und ich wollte immer, dass alles, was ich schreibe, alltäglich und einfach sei, so Gertrude Stein, und dann sorge ich mich, und ob es zu alltäglich und zu simpel sei. Aber jeder sagt, es sei nicht so. Es sei nicht zu alltäglich und nicht zu simpel. Aber weiß man es? Gertrude Stein hat die Luft gemalt. Von Friederike Mayröcker. Komposition: 5 Vokalisen für einen Countertenor: Maurizio Kagel. Gesang: Kai Wessel. Stimme: Friederike Mayröcker. Tontechnik: Karl-Heinz Stevens Anna Kunzio, Susanne Friedrich und Stefan Wirtitsch. Realisation Klaus Schöning. Produktion Deutschlandfunk und Österreichischer Rundfunk 2005. Und nun, wie angekündigt, poetisches Radio. Mayröckers Hörwelten von Ursula Ruppel. Mein euphorisches Auge, mein erotisches Auge, Augenfalle, Fotogramm eines Traums und Seespiele. Sprechende Titel aus dem Werk von Friederike Mayröcker. Wegweiser durch ein verzweigtes Labyrinth aus nahezu 80 Buchpublikationen. Die Bildgedichte der konkreten Poesie, ihre Zeichnungen, die Gedichten gleichen, ihre Beschäftigung mit Malerei oder Fotografie bringen die visuelle Wahrnehmung zur Sprache, die Wirkung auf das Auge, den Blick. Ist es nur ein Tribut an das vielbeschworene Kino im Kopf, wenn diese Autorin mehr als 30 Hörspiele geschrieben hat? Kommen Sie näher. Ich bitte Sie, kommen Sie endlich näher. Wenn Sie näher kämen, könnten Sie alles besser betrachten. Bist du vielleicht eifersüchtig auf die Zeit, in der wir uns noch nicht gekannt haben? Zu einer gewissen vielleicht. Totalität. Indem du auch diese Zeit als eine gemeinsame erklärst. Anführungszeichen, Rufzeichen, Fragezeichen, haha. Das soll alles zusammengenommen einen Menschen ausmachen. Sieh doch, wie du uns zusiehst. Kommen Sie näher. Poetisches Radio. Friederike Mayröckers Hörwelten. Ein akustisches Porträt von Ursula Ruppel. Die Hörspielgeschichte von Friederike Mayröcker beginnt mit einem Applaus. Der Beifall gilt einem Hörspiel von 14 Minuten Länge, das sie zusammen mit Ernst Jandl geschrieben hat. Es ist die erste gemeinsame Schreibarbeit. Fünf Mann Menschen, so ihr Titel, schildert in 13 kleinen Szenen und winzigen Gedichten den Kreislauf des Lebens von der Geburt über den Tod zur Geburt einer nächsten Generation. Solange es Kinder gibt, wird es Kinder geben. Ein Sohn! Ein schöner Sohn! Aha, aha, aha, aha, aha. Fünf Mann Menschen, geschrieben im Juni 1967, in der Regie von Peter Michel Ladiges, am 14. November 1968 im Südwestfunk urgesendet, wird als bestes Hörspiel seines Jahrgangs mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. Ernst Jandl und Friederike Mayröcker, heißt es in der Begründung der Jury, haben zum ersten Mal im Hörspiel die Möglichkeiten konkreter Poesie beispielhaft eingesetzt. Was ich vom Hörspiel fordere, ist Friederike Mayröcker bei der Preisverleihung 1969. Es muss akustisch befriedigen, faszinieren, reizen. Das heißt, der akustische Vorgang muss beim Hörer eine ganz bestimmte Reaktion hervorrufen. Etwas, das in der Nähe musikalischen Genusses liegt, aber statt von Tönen, von Worten und Geräuschen ausgelöst wird. Ernst Jandl und Friederike Mayröcker kennen sich seit 1954. Etwas später entsteht ein Gedicht, von dem Jandl, als es gedruckt werden soll, nicht weiß, wer sein Urheber ist. Sie oder er. Das lässt auf eine intime literarische Verwandtschaft schließen. Friederike Mayröcker unterrichtet damals Englisch und hat erst weniges veröffentlicht. Ihrem ersten Gedicht, 1946 in der Wiener Zeitschrift Plan erschienen, waren nur sporadisch Publikationen in Zeitschriften und Anthologien gefolgt, bis 1956 ihr erster Prosaband Larifari erscheint. Der Vater prüft den langen Bart, die Kinder sind heute gut in Fahrt. Du bekommst einen Janker. Ich will auch einen Janker. Papa, was ist das, ein Janker? Ein Rock stramm, so wie die Soldaten. Mir auch einen. Ich will auch wie ein Soldat sein. Schießen. Seid doch schon. Essen. Beide, Jandl wie Mayröcker, suchen nach neuen Schreibhaltungen und Textgattungen. Beide stehen im Dialog mit der Wiener Gruppe um Oswald Wiener, H.C. Artmann und Gerhard Rühm. Anknüpfend an die literarische Avantgarde der 20er Jahre, an den Dadaismus, den Surrealismus und Konstruktivismus entstehen Dialektgedichte, Lautgedichte, eine konkrete Literatur, die nicht mehr über etwas schreibt, sondern eine Realität an sich sein will. Ist das A Lyrik? Ist A das Lyrik? Trotz dieser Wahlverwandtschaft leben die beiden Autoren aber auch in vollkommen unterschiedlichen poetischen Welten. Jandl geht vom kleinsten Segment der Sprache aus, dem Buchstaben. Und seine Poesie zielt auf eine zufallsfreie und endgültige Anordnung dieses Segments in einem Gedicht. A, ist das Lyrik? Ist das Lyrik A? Das ist A, Lyrik. Das A ist Lyrik. Das ist Lyrik A. Mayröcker, die später sagen wird, die konkrete Poesie habe sie als eigene Verfahrensweise nie besonders interessiert, ist fasziniert von den Wörtern, auch von selbst geh- und erfundenen Wörtern. Und sie macht den Traum, das Unbewusste und den Zufall von Anfang an zum Begleiter ihres Schreibens. Ja, ist schön. Großartig. So eine Zusammenarbeit habe ich mir allerdings anders vorgestellt. Da muss man natürlich dann überhaupt alles andere zurückstellen. Die eigenen Sachen und so. Ja. Ich wollte eigentlich gar nicht für das Hörspiel, also für das Medium Hörspiel machen. Friederike Mayröcker, 2002. Und da haben wir uns beide losreißen müssen von irgendeinem fixen Punkt, um dann zum Beispiel sowas wie Film an Menschen machen zu können. Also ich war eigentlich nicht sehr glücklich bei dieser Arbeit. Ernst Jandl dagegen war fasziniert. Große Faszination, ja. Und er wollte mich mitreißen und es ist eigentlich nicht gelungen. Vorerst scheint es aber doch zu gelingen, denn auf Fünf Mann Menschen folgen rasch zwei weitere gemeinsame Hörspiele, die sich einer ähnlichen Verfahrensweise bedienen. Warum sollte man nicht, solange man fühlt, man besaß noch Reserven, sofort ein zweites auf der gleichen Basis versuchen? Fragte Jandl enthusiastisch. Der nächste Versuch hieß Der Gigant. Ein Hörspiel, das nach 24 Minuten und 6 Szenen in der utopischen Vereinigung der Menschheit gipfelt. Der Schallraum in seiner Breite ist in 5 gleiche Abschnitte geteilt. Kritisch dem Material gegenüber, der Sprache, geht das neue Hörspiel spielerisch mit der Technik um und macht dem Hörer das Medium als Medium bewusst. Die von L links nach R rechts mit den Zahlen 1 bis 5 nummeriert, die Sprechpositionen 1 bis 5 darstellen. Die Stereophonie erweitert das akustische Spektrum um ein Vielfaches und lädt, noch wenig erprobt, dazu ein neues Feld der Sprache auszuloten. Da war nicht mehr nur ein einziger Kanal, der die Stimmen bündelt und auf einen Punkt konzentriert, sondern es gab links und rechts. Stimmen, die außerhalb dieser Positionen sprechen, sind als Extrem L oder Extrem R gekennzeichnet. Und es gab eine Mitte. Der Ansager spricht stets aus Position 3, Mitte. Die Symmetrie des stereophonen Raums ist eine Quelle der Inspiration für Ernst Jandl. Diese Technik der 5 Positionen, die titelgebend und erfolgreich für 5 Mann Menschen war, konnte schließlich noch nicht erschöpft sein, stellt er fest. Melk, Melk, Melk, Melk, Melk, Melk, Mu. Melk, Melk, Melk, Melk, Melk, Melk. Stellen wir statt der Männer etwa 5 Kühe nebeneinander in einen großen Stall und lassen wir sie, damit etwas geschieht, gemolken werden. Scharfer Flüssigkeitsstrahl prallt in den Eimer, schlägt dann bei allmählicher Füllung des Eimers auf Flüssigkeit. Verwandeln wir sie dann, wie könnte es anders sein, in 5 Mädchen, die sich nebeneinander am Badestrand sonnen. Melk, Melk, Melk, Melk, Melk. Melk, Melk. Oh, Klatsch. Klatsch, klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch. Klatsch. Bauch, klatsch. Klatsch, klatsch. Arm. Bein, klatsch. Klatsch. Nackt, klatsch. Klatsch. Haut, klatsch. Klatsch. Pops. Von Anfang an haben Jandl und Mayröcker, aber wohl eher Jandl, ihre Vorstellung von der Realisation der Stücke exakt notiert. Als Interpret seiner Gedichte weiß er genau, wie der Text klingen soll. Und da das Medium selbst den Verlauf der Handlung bestimmt, kommt der Position des Sprechers vor dem Mikrofon, den Tempi und der Intonation der Stimme die gleiche Bedeutung zu wie den Wörtern selbst. Geflüstert, leisest, leise, weniger leise, normale Sprechlautstärke, laut, sehr laut, lautest, geschrien. So entsteht allmählich ein poetisches Parallelwerk aus Regieanweisungen. Ich bin so. Spaltungen, das dritte gemeinsame Hörspiel, in der Regie von Heinz von Kramer im April 1970 im WDR urgesendet, thematisiert die Stellung des einzelnen Menschen zwischen zwei Extremen. Zwischen Licht und Dunkel, Wärme und Kälte, Mut und Angst, Leben und Tod. Aber der Titel lässt es vermuten, es wird vor allem auch der Hörraum gespalten in das Links und Rechts der Stereophonie. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so traurig. Alles, alles, alles, alles, alles. Nichts. Alles, alles. Nichts, nichts, nichts, nichts. Alles. Nichts, nichts. Alles. Nichts, nichts, nichts. Alles. Nichts, nichts. Alles. Nichts, nichts, nichts. Alles. Nichts, nichts, nichts, nichts. Alles. Alles ist gut. Tschüss! Hier sind nicht nur die Geräusche notiert. Geräusch wie Küsse in der Luft. Sondern auch ihr spezifischer Charakter. Doch nicht unbedingt als solche deutbar. Die Lautstärke jedes einzelnen Wortes, sein Sprechtempo, die Distanz zum Mikrofon und die Länge der Pausen sind mit einer mathematischen Präzision festgehalten, die eine umfassende Kenntnis des Mediums und nicht nur seiner Ästhetik, sondern auch seiner Technik erkennen lassen. Die Spaltungen waren ja ganz geprägt von Ernst Jandl, die Spaltungen. Das hat er also fantastisch, da habe ich nur nach Diktat aufgeschrieben, was er gesagt hat. So soll es sein. Ich. Phase 1. Doppelpunkt, N ertönt auf Position 2, ich Position 3, T Position 4. Die Dauer des Wortes nicht bleibt unverändert. Zwischen den drei Bestandteilen des Wortes treten keinerlei Pausen ein. Die akustische Gestalt des Wortes bleibt trotz örtlicher Verschiebungen erhalten. Phase 2, Doppelpunkt, erfolgt wie Phase 1, doch ertönen N und T, Klammer auf, statt Position 2 und 4, Klammer zu, auf Position 1 und 5. Dem Zufall sind hier jedenfalls die Türen verschlossen, letztlich aber auch der Interpretation des Textes durch den Regisseur. Ja, ja, da muss ich genau halten. Ja. Ja. Von den gemeinsamen Hörspielen steht Spaltungen den Lautgedichten der konkreten Poesie am nächsten. Jandl nennt es das konzentrierteste ihrer Stücke. Ein einziges Blatt Schreibmaschinenpapier genügte für die Aufzeichnung des gesprochenen Textes. Ergänzt wird dieses eine Blatt von 26 Seiten mit Regieanweisungen. Die Imagination des akustischen Ergebnisses ist so vollständig mit dem Schreibprozess verschmolzen, dass das Hörbare gewissermaßen in die Schrift zurückkehrt. Man begreift, dass es in diese Richtung nicht mehr weitergeht. Das war die letzte Szene. Wir könnten tun, als sind wir mit dabei, am Ende. Schau immer nur zu, auch am Ende. Wir könnten rufen, Witz, Witz, Witz. Und uns auch so in die Lüfte schwingen, so auf Pop. Zeige Händchen und so, nicht? Das wäre ein feiner Schluss. Was meinst du? Ein schönes Ende. Aber noch nicht das Ende des gemeinsamen Hörspielschreibens. Noch einmal finden die Autoren sich zu einer Schreibarbeit zusammen und sie wenden sich ihren Anfängen zu. Witz, Witz, Witz. Friederike Mayröcker, geboren am 29. Dezember 1924 als Tochter eines Lehrers, wächst in Wien auf. Die Familie lebt im 5. Bezirk. Einige Straßen weiter nur im 4. Bezirk wächst Ernst Jandl auf, ein Jahr jünger als sie. Wie konnte es sein, dass man sich erst 1954 in Tirol begegnet war? Warum nicht schon 1930 im Park? Mich hat es so fasziniert, die Idee, dass man wirklich als Kind, wir beide, die beiden Kinder, waren unter Umständen beide in dem Belvedere, also in diesem Park, weil wir ganz in der Nähe gewohnt haben. Also ich im 5. und er im 4. Und das war eigentlich so das Ziel, das geläufigste Ziel in der damaligen Zeit, der Belvedere oder auch der Maria-Josepha-Park. Und ich weiß, wie ich war oft im Belvedere als Kind. Und er auch. Und dann hat er also das so eigentlich mir vorgeträumt, sozusagen, hat er mir das. Stell dir vor, wir sind dann nebeneinander gegangen und mit den Eltern nebeneinander gegangen oder sind nebeneinander gelaufen und haben das nicht gewusst. Nein. Ja. Also das Generalthema ist gemeinsame Kindheit. Sandkasten etc. Das Ganze ist eine Fiktion, weil wir ja keine... Insofern keine Fiktion, als wir im Belvedere vielleicht oder im Schweizer Garten... Ich habe nie mit jemand anderem gespielt. Himmel, Hölle, Himmel, Hölle, Himmel, Hölle, Himmel, Himmel, Himmel. Bei dem letzten, was wir gemacht haben, das war das gemeinsame Kindheit, da war ich eher, da bin ich eher in diese ganze Situation hineingekommen und das hat er, da war er nicht glücklich, weil ich diese ganz kleinen Szenen gemacht habe. Es steht ein Haus am Quai, darauf steht Panorama. Es steht ein Haus am Quai. In ganz großen Buchstaben, eine Leuchtschrift ist es am Abend. Ein Haus am Quai. Drinnen ist das Panorama. Panorama, das heißt, alles sehen kann man. Panorama. Ein großes Zimmer mit Öffnungen in der Wand, winzige Fenster in Augengröße. Durch jedes Fenster ein Blick in ein anderes Land, eine andere Stadt, ein Gebirge. Kilimanjaro. Oh. Himalaya. Ja. Afrika. Ah. Rimini. Santa Fe. Peru. Und natürlich du. Seh mich im Spiegel, schau mir zu. Panorama. Die ersten Stücke gehen vom Gedicht aus, dieses letzte vom Dialog. In der Regie von Raoul Wolfgang Schnell, im Juli 1970 beim WDR urgesendet, ist Gemeinsame Kindheit, wie die vorausgegangenen Arbeiten auch, eindeutig für das Medium Radio geschrieben. Es bedient sich souverän seiner Mittel, weist aber kaum noch auf diese Mittel hin. Die Regieanweisungen sind verschwunden. Kleiner Anfangsbuchstabe bei Substantiven weist auf eine Art von Irrealität hin, die auch im Sprechen zum Ausdruck kommen kann. Oder jedenfalls weitgehend. Er wollte eigentlich irgendwie anders vorgehen. Und da habe ich aber dann schon so viel, da haben wir, also ich glaube, da haben wir nicht jeden Tag gearbeitet, ich glaube nur ein oder zweimal in der Woche. Und da habe ich dann schon so viel vorgeschrieben. Schon vorgearbeitet, dass wir eigentlich dann nicht anders konnten, als nach meinem Muster vorgehen. Kino. Oft dreimal hintereinander. Bei mir war es das Panorama. Wenn ich mir vorstelle... Die Vorstellung gemeinsamer Kinder. Wenn ich mir vorstelle... Aber doch eine Zeit. Eine gewisse starke innere Selbstständigkeit. Nicht einmal die Vorstellung meiner Brüder. Ihr habt euch doch nur geprügelt. Ach, aber wir haben auch alle möglichen anderen Sachen gemacht. So fantastische Sachen. Selbst erfundene Geschichten. Ständig beisammen. Isoliert. Riesig viel mit uns. Riesig viel mit mir beschäftigt. Was weiß ich. Panorama, dieses Panorama, ich weiß. Das Panorama dieses Hörspiels, von den Autoren als realistisches bezeichnet, öffnet sich einer doppelten Realität. Der einer erinnerten Kindheit und der Realität zweier Erwachsener, zweier Dichter, die ihren Gegenstand finden und erfinden. Und dieser Gegenstand sind sie selbst. Da ist bei mir überhaupt... Deine Poesie war ja immer fürs leise Lesen. Der Dialog des Paares entsteht aus authentischen, aufgezeichneten Gesprächen der Autoren. In einem zweiten Arbeitsgang wird dieses Material nicht nur selektiert, sondern, wie Sie in einem Kommentar schreiben, von Friederike Mayröcker, unter Anwendung ihrer eigenen Montagemethode, in einer Art poetischer Zerhackung, seinem ursprünglichen Zusammenhang entrissen und neu zusammengefügt. So werden die Schnittstellen zwischen dem Panorama des einen und dem Kino des anderen sichtbar. Und die Fremdheit zweier Welten, aufgehoben in der Poesie einer immerwährenden Gemeinsamkeit, bleibt offenbar. Wir haben inzwischen ein zweites Hörspiel gemeinsam geschrieben. Friederike Mayröcker noch einmal bei der Verleihung des Kriegsblindenpreises. Und es wird vielleicht noch weiteres folgen. Allerdings und dies in gemeinsamer Absicht nur inselartig, in größeren Abständen, als erfrischendes Zwischenspiel nach mancher härteren, weniger hellen, geheimnisvolleren Phase der Arbeit für sich selbst, allein am eigenen poetischen Plan. Zwischen 1967, als das Preiswerk Fünf Mann Menschen geschrieben wurde, und 1969, als Gemeinsame Kindheit entsteht, sind 2 Jahre vergangen. Und das Schreiben fürs Hörspiel erscheint noch als Ablenkung vom eigentlichen poetischen Plan. Gleichzeitig wirkt es aber auf dieses Eigentliche schon ein. Die gemeinsam mit Ernst Jandl geschriebenen Hörspiele sind gleichermaßen Ausdruck und Beförderung einer veränderten Haltung, auch was das Prosaschreiben betrifft. So Marcel Bayer in seinem Aufsatz Friederike Mayröcker, Lesen. Die frühesten Gedichte und Prosatexte sind, bei aller Aufmerksamkeit, die der Außenwelt gilt, Selbstgespräche. In den neuen Arbeiten der 60er Jahre kommt ein anderer Gestus zum Vorschein, dem anfangs vorherrschenden Zwiegespräch einer Figur mit sich selbst, radikal entgegengesetzt. Es werden Gespräche geführt, werden Gespräche aufgezeichnet, werden dialogische Strukturen angewendet. In der gleichen Zeit, in der die gemeinsamen Hörspiele entstehen, im Herbst 1968, schreibt Friederike Mayröcker als Auftragsarbeit der Literaturabteilung des RIAS Berlin einen Prosatext mit dem Titel 12 Häuser oder Mövenpink. Die Redaktion hatte eine Reihe von Autoren um Texte zu Fetischen der Gegenwart gebeten. Sie schreibt zum Thema Fetisch Haus. Konzept F, Pumpenhaus in Höhe 3,6, Konzept G, kleinere Podeste, alle Konzepte A, Doppeldamen, als gekapselt ohne Umarmung, Konzept I, tote Briefkästen, Konzept J, PS. 12 Häuser oder Mövenpink montiert unterschiedliche Textsorten, Lyrik, Prosa, Briefe, autobiografische Notizen und Bruchstücke von Dialogen. Erinnert wird das Haus der Kindheit und die spätere Besichtigung desselben. Die Suche nach dem geeigneten Sommerhaus wird nachvollzogen, es werden Gespräche zum Thema Haus geführt. Der Text, als Lesetext gedacht und geschrieben, wird in der Regie von Ulrich Gerhardt als Hörspiel inszeniert. Haus 1. Sehr geehrte Frau, in Bezug auf Ihre Karte vom 7.5. dieses Monats, das Wohnhaus mit Nebenräumen, Zimmer, Küche, Vorhaus mit Brunnen und Kellerabgang. Elektrisch nicht, weil allein im Walde. Circa 2 Kilometer von den Dörfern Mühleiten, Oberhausen, Wittau, Schönau. Am einfachsten zu erreichen über Groß-Enzersdorf entlang dem Oderkanal nach Mühleiten. Dort erfahren, wenn rechtzeitig, will ich gerne entgegenkommen. Und er kam durch Wald, stapfte entgegen, kam entgegen, sah unsere geschätzten Äußerungen entgegen. Die Realisation dieses Textes als Hörspiel erreicht ein Optimum an Nachvollzug, schreibt Ernst Jandl darüber. Sie entspricht dem Text völlig. Sie deckt sich mit ihm und fächert ihn auf, indem sie seine Vielschichtigkeit durch den Einsatz verschiedener Stimmen hörbar macht und damit ins Sinnliche überträgt. So übernimmt die Realisation einen Teil der Arbeit des Lesenden, dem die Freilegung der verschiedenen Textschichten nur durch seine eigene intellektuelle Anstrengung gelingt. Jandl, dessen Bemerkung, ihre Poesie sei eher fürs leise Lesen, gerade noch den Weg in ein gemeinsames Hörspiel gefunden hat, kommt zu dem Schluss, dass experimentelle Texte von hoher Komplexität ohne Veränderung ins Hörspiel umsetzbar seien. Die Realisation dieses Lesetextes als Hörspiel und seine Entfaltung durch die Inszenierung ist wie eine Antwort des Mediums auf das veränderte Schreiben von Friederike Mayröcker. Die dialogische Struktur ihrer Prosa eröffnet so einen Dialog des Hörspiels mit ihr. Und sie, gerade noch unschlüssig, nimmt den Faden dieses Dialogs auf. Und dann später habe ich wie eine Verrückte angefangen, nachdem wir dann gesagt haben, wir machen keine mehr, habe ich dann angefangen, wie verrückt Hörspiele zu schreiben, allein. Und da habe ich ziemlich viele gemacht, das war so in den 70er Jahren. Arie auf tönernen Füßen, 1970. Botschaften von Pitt, 1970. Anamnese, Erinnerung an eine Vorgeschichte, 1970. Die Hymnen, 1970. Landart, 1971. Schwarmgesang, 1971. Die habe ich aber auch nicht anders gemacht als meine Prosatexte. Das war damals schon so. Tischordnung, 1971. Für vier, 1971. Message comes, 1972. Gefälle, 1973. Ein Schatten auf dem Weg zur Erde, 1974. Der Tod und das Mädchen, 1977. Bocca della Verità, 1977. Die Produktion eines Jahrzehnts, 14 Hörspiele für nahezu alle Hörspielabteilungen der ARD, für den RIAS Berlin, den ORF. Ernst Jandl schreibt Der Uhrensklave, ein Hörspiel, wie er schreibt, to end all Hörspiels. Darauf folgt nur noch Das Röcheln der Mona Lisa. Der Aufforderung von Klaus Schöning, Dramaturg beider Autoren beim WDR, ein eigenes Stück auch selbst zu realisieren, kommt er einige Jahre später einmal nach und inszeniert Die Humanisten. Jandl, von dem der Impuls zum Hörspielschreiben ausgegangen war, wendet sich dem Theater zu. Die Arie auf tönernen Füßen, das ist ihr erstes eigenständiges Hörspiel. Klaus Schöning. Ein ganz bewusst stereophones Hörstück, was wiederum eine Frucht der Zusammenarbeit mit Jandl und dem Nachdenken über die Möglichkeiten der Stereophonie. Wurde ich krank? So eine Wasserschildkröte ist ja sehr. Musste einige Wochen liegen? Verdenkt. Konnte nicht mit. Tierdienst. Wollte so gern mit Beatrice. Was ist eigentlich? Wie viel? Ins Ausweichlager. Also ich meine Tierdienst. Und so. So ein kleines, adrettes Mädchen. Wenn sie die Außerdem, Muschel ans Ohr. Das Bassin muss immer geheizt sein. Sah es aus. Zeiger. Sie eine Schnecke. Biedermeier-Frisur. Fische? Oder so. Nein. Totaustreiber. Fisch, also, ich weiß nicht. Blieb also Für zurück. Für Fische habe ich mich nie sonderlich. Sehnte mich nach ihr? Nach Wochen? Mon. Kam dann ein Brief von ihr? Aus dem Ausweichlager? Hunde, ja. Eine Frau fährt in Begleitung eines imaginären Freundes von einer Beerdigung nach Hause. Erinnerungsbilder der Reisenden wechseln mit assoziativen Annäherungen an eine sehr nahe Zukunft, den nächsten Morgen, und Bruchstücken des Dialogs mit dem stummen Gegenüber. Fritzi Mayröcker hat in dieser Arie auf tönernen Füßen eine ganz strenge, genauso stereophone, schlichte, fast didaktische Lektion erteilt, um dadurch auch eine Simultanität herzustellen, indem sie eine Stimme in drei Positionen aufteilte und jeder stereophonen Position eine Rolle einer sozusagen dreigeteilten Figur zugeordnet. Und nie zuvor habe sie solche Sonnenuntergänge etc. anrufen. Morgen. Guten Morgen, Herr Major. Pferdeball, sagte sie immer, wenn sie die Tür zu seinem Zimmer öffnete. Kalender, Jazzkalender. Befund. Massig. Auf seinem Riesensessel. Röhrchen. Begann die Lage im Osten mit ihr Blutgruppe? Zu besprechen. Was hast du eigentlich? Sie wendet die Methoden der gemeinsamen Arbeit an. Die Beurlaubung vom Schuldienst seit 1969 bedeutet das Ende einer für das Schreiben hinderlichen Lehrpflicht und die gewonnene Zeit kommt der Weiterentwicklung des Hörspielprojekts zugute. Allein 1970 sind 4 Ursendungen von Mayröcker in den Programmen der ARD zu hören. Wie in einer Versuchsreihe aus dem Sprachlaboratorium der akustischen Kunst folgen die Variationen der frühen Experimente aufeinander. Hier werden keine Geschichten erzählt, sondern Strukturen durchgespielt und Modelle entworfen. Ein Drittel der Erde wird verbrennen. Ein Drittel des Meeres. Der Wasserquellen. Ihr seid Mund, Hand, Auge, Ohr. Was Stimmen fällt. Der Schlüssel zu dieser Tat? Die Notzucht, Gesetze. Der Schlüssel zu dieser Tat? Botschaften von Pitt, Regie hat Heinz von Kramer, vollzieht im ländlichen Umfeld aus Blaskapellen und Biertheken eine Gerichtsverhandlung nach, die dem Angeklagten wie das letzte, jüngste Gericht erscheint. Die angerissenen Dialoge, die Wiederholungen einzelner Sentenzen und der Rhythmus erinnern gleichermaßen an die frühen Gedichte wie an die gemeinsamen Hörspiele. Profan. Die ganze künstliche Hochbinderei gestatten. Stückchen. Hör sich. Hurerei. Freilich, da müssen wir bald, trotz Stern und Karlauer, hin. Freilich, da müssen wir bald, trotz Stern und Karlauer, hin. Gestatten. Kopulationsliteratur. Der Weisheit ungewohnt. Löschpuppen. Krank. Und einsam. Der Schlüssel zu dieser Tat? Brisanz. Schlüssel zu dieser Tat? Mai, nämlich. Brisant. Schlüssel zu dieser Tat? Brisanz. Der Schlüssel zu dieser Tat? Es darf nichts verloren gehen. Der Schlüssel zu dieser Tat? Der Schlüssel zu dieser Tat. Baby, I see my baby. Noch sparsamer in den Materialien ist Message Comes von 1972. Es basiert auf dem einzigen Satz eines Telegramms von Ernst Jandl an Mayröcker. Message comes with love from Austin. Aus dieser einen Zeile entwickelt sich die Collage aus Nachrichtenansagen, lyrischen Ortsbeschreibungen und inneren Monologen einer Ich-Erzählerin, die sich der Stadt Innsbruck nähert oder dem Absender des Telegramms annähern will. Wir wären zu zweit. Hörig sei der Mensch. Er konnte einfach nicht zuhören. Seine Gedanken waren unter dem Hören fordert den ganzen Menschen. Hören und gehorchen. Botschaft. Eine wichtige Botschaft. Message comes. Message comes. Message comes. Message comes. Ohren auf. Ohren auf. Augen zu. Suchdienst. Etwas Hochinteressantes. Hören Sie? Die sinnliche Tante ließ sich von Pankow peitschen. Wer kann hier hören? Kann nicht sprechen, kann nicht tanzen, ist leicht kahlköpfig, keine Chancen. Ich bin wie eine Eiche. Also war es an der Tiber. Also war es an der Tiber. Und das findet sich in ihren literarischen Texten ebenfalls, in jedem Satz. Es sind immer Teile von Zeiten, von Örtlichkeiten, von Momenten, von Bildern, die sie sozusagen amalgamiert zu einem, ja, zu dem, was ihre Poesie, was ihre Literatur ausmacht. Die Collage von Materialien sehr unterschiedlichen Ursprungs gehört ebenso wie die Simultanität zum Wesen auch der Prosa von Mayröcker. Dennoch sind die Radioarbeiten dieser Epoche alle auf eine akustische Realisierung hin komponiert. Die Textbilder von »Ein Schatten auf dem Weg zur Erde«, »Tischordnung« oder »Anamnese« lassen erkennen, dass die Schrift sich noch in Sprache verwandeln soll. Es werden auch Vorschläge gemacht, wie dies geschehen könnte. Diese deutliche Ausrichtung auf das Medium findet sich noch in »So ein Schatten ist der Mensch« von 1982. Ich wanderte dann umher und sah viele Fliederbüsche. Ich wanderte dann umher und in der Wandelhalle der Schule standen die Mädchen mit blauen Faltenrücken und weißen Blusen. Ich wanderte dann umher. Und mein Vater führte mich auf den Leopoldsberg. Von der Aussichtswarte aus, wo es auch sommers stürmte, zeigte er auf die Stadt und den Fluss und erzählte mir Lehrreiches über das Land und die Landschaft. Aber ich wollte nicht zuhören. Fragmente der Erinnerung an die Anfänge des Lebens und des Schreibens wechseln mit den Dialogen eines Paares, das nach Nähe suchend sich voneinander entfernt. Die Regieanweisungen schlagen vor, dem männlichen Schauspieler, er hat die Rolle desjenigen, der das Weite sucht, während der Aufnahme Wolfsgeheul über Kopfhörer zuzuspielen. Hörbar soll dieses Geräusch erst am Ende des Hörspiels werden. Vorläufig soll es nur den Schauspieler irritieren, dessen Stimme bis zu einem gewissen Grad die Stimme der Wölfe imitiert. Ich wanderte dann umher und im Hinterhof eines Abbruchhauses sah ich einen Krallenstrauch, der plötzlich zu brennen begonnen hatte. Es war ein Pfingsttag. Ich wanderte dann umher und kauerte nieder und schrieb im Anblick des brennenden Busches mein erstes Gedicht. So ein Schatten ist der Mensch. Rings um Schnee und Wege. Du hast dich um die ganze Zimmerlänge von mir entfernt. Stufenweise noch in die nächst angrenzenden Räume. Vielleicht nur, um die Erwartung zu erhöhen. Die Sehnsucht zu vertiefen. Sobald ich dich küssen will, schließt du die Lippen, wendest den Blick, zurückschnellend plötzlich streicht deine Hand an mir entlang. Um durch Entziehung das Verlangen zu steigern. Die Sehnsucht des Schreibens aber findet von nun an ein deutlich anderes Ziel. Sicher nicht nur um die Erwartungen zu erhöhen, wird der Dialog mit dem Hörspiel von langen Phasen des Schweigens unterbrochen. Nach »So ein Schatten ist der Mensch« dauert es ganze 5 Jahre, bis »Die Umarmung« nach Picasso zur Sendung kommt. Auch wenn die Intervalle danach wieder ein wenig kürzer werden, so sind doch in einem Zeitraum von mehr als 20 Jahren nur noch 8 Stücke entstanden. Der Schwerpunkt ihres Schreibens hat sich verlagert. Seit dem Anfang der 80er Jahre wurden die großen Prosawerke geschrieben. Die Abschiede, das Herzzerreißende der Dinge, mein Herz, mein Zimmer, mein Name, Stillleben. Mich interessiert viel mehr, mir dann ein Buch vorzustellen mit den Prosatexten, die ich schreibe. Das ist viel, viel schöner. In der Komposition eines Spiels, Radiospiels zum Beispiel, kannst du nicht einfach emotional rotieren, wie in einem langen Prosatext. Sondern es gibt da Zipfel, die irgendwie geknüpft, zusammengeknüpft werden wollen. Man kann sie nicht einfach so herunterhängen lassen. Sie können nicht aussehen wie Divanquasten. Wie es für ein längeres Prosawerk denkbar, ja wünschenswert ist. Sondern sie müssen Richtung, Galopp, Frage- und Antwortkonstellation besitzen. Der Prolog von Das zu Sehende, das zu Hörende, 1997 von den Hörern des Österreichischen Rundfunks zum Hörspiel des Jahres gewählt. Es ist also etwas ganz Besonderes. Es ist darin besonders viel Konzept und Kalkül. Und das macht es schwierig. Und möglicherweise nicht so beglückend wie das Komponieren eines langen Prosatextes. Die Konzentration auf die Prosa bleibt nicht ohne Einfluss auf die Radiotexte. Wie der Dialog durch die früheren Arbeiten mit Jandl seinen Weg in die Prosa gefunden hat, so vollzieht das Hörspiel nun eine umgekehrte Bewegung und kehrt in die Prosa zurück. Die direkte Rede in die indirekte Rede, die für die Stimme erschlossene Struktur in die Fläche des Textes, auf das Papier und in die Schrift. Und wenn diese späten Stücke im Gegensatz zu allen früheren in die Gesamtausgabe der Prosa aufgenommen werden, so folgt dies der inneren Logik einer veränderten Schreibhaltung. Fast könnte man sagen, jetzt werden Geschichten erzählt. Ich gehe auch immer mehr in diese Linie da, in diese Rinne des Narrativen. Aber wenn ich dann merke, es wird zu viel, dann kommt eine furchtbare Rache von mir. Dann schlage ich um mich, also verbal schlage ich um mich und dann kommen also wieder Dinge, die also wieder völlig unverständlich sind. Aber das gehört einfach dazu. Ich kann nicht ganz ins Narrative abschweifen. Das kann ich nicht. Also das würde mich nicht mehr freuen. Sehen Sie nur genau hin. Kommen Sie näher. Ich würde gerne dieser Lockung nachgeben, diese Frau betrachten. Ich sehe die Doppelstatue, daneben die Sonnenbuchstaben, den Sonnenzirkel. Viel Ende. In Die Umarmung nach Picasso führt eine Kustodin einen Mann durch die Bilder einer Ausstellung. Sie zeigt ihm die Suite Volare von Picasso, einen Zyklus von Grafiken, meist Kaltnadelradierungen, der in den 30er Jahren entstanden ist. Die Themen sind Minotaurus und der Bildhauer und sein Modell. Klaus Schöning führt Regie. Es ist fast ein wenn Sie wollen, ein traditionelles Stück mit Rollen, das man sieht. Aber das Raffinierte ist ja bei ihr, bei der Friederike Marke, das tut nur so, als ob es Rollen wären. Aber immerhin, in der Umarmung hat man also ja folgende Situation, die man sich vorstellen kann, die auch deutlich, mehr oder minder deutlich wird. Es ist also eine Kustodin, eine Frau, die eine Galerie hat, in der die Suite Volare von Picasso, diese wunderbaren erotischen Zeichnungen, ausgestellt sind. Und da ist ein Kerl, den sie also liebt, den sie also verführen will, offensichtlich. Und er begreift das wohl so nicht ganz. Wenn Sie jetzt näher kämen, die blasse Büste, später würden Sie einer Kaltnadelvergewaltigung beiwohnen können. Man durchdringt die Turmfrisur jener Novizin der Liebe. Die Zipfel der männlichen Landzunge bezwingen ihre Lippen und Zähne und Mähne, Wasserung des Ballons, das Schleudern des Beckens, des Kopfes der Frau, die scheinbare Verschiebung der Backenknochen, das stoßartige Atmen. Jetzt hat er sie mit dieser seiner Magnetnadel durchdrungen, beschwert gemacht, möchte ich sagen. Also das Ganze ist meiner Ansicht nach das erotischste Hörspiel, was die deutsche Literatur, Hörspielliteratur also zu bieten hat. Trauen Sie mir nicht? Kommen Sie näher. Wenn Sie jetzt näher kämen, Sie könnten es sehen. Diese flüchtige Panik in den Augen des Paares, die Tür sei nicht richtig verschlossen. Jeder könnte sie überraschen, wirklich oder fiktiv. Das lässt sich nicht unterscheiden. Ich komme als Taube, als Tiermensch, Tierfrau, als Tiermann, alles zusammen. Ich bin das Bild von dem Manne, der Sie sind. Was ich sehe, sagt Mayröcker in einem Interview, kann sich augenblicklich in eine Metapher verwandeln. Das Bild wird sofort zum Wort, zu Wortkonstellationen. Es verwandelt sich in Schrift. Diese Metamorphose visueller Eindrücke, die Verschriftlichung von Bildern, ist für ihr Schreiben charakteristisch, seien es nun Bilder eines Traumes, Fotografien, Zeichnungen oder Malerei. Ich gehe mit Goya um, ich gehe mit Dalí um, heißt es in Stillleben. Ich kann mich mit Goya verständigen, ich kann mich mit Dalí verständigen. Zum Teil habe ich sie in einer Mappe und am Boden liegen und da muss ich halt dann immer blättern, weil dieser Raum ist so beschränkt. Ich hätte gerne mal so irgendeinen Raum, wo ich auflegen kann, so einen langen Tisch, wo ich was auflegen kann, aber das ist ausgeschlossen. Das ist alles beengt. Wenn Sie jetzt näher kämen, Sie könnten es besser sehen. Die alte Abhängigkeit, nämlich Verkuppelung. Zwischen Bild als Sprache. Zwischen Sprache als Bild. Im Wechselspiel zweier Medien kann das Gegenüber der Schrift auch die Musik sein, wie in Schubert-Notizen oder das unbestechliche Muster der Ekstase, einem Hörspiel von 1997. In einer Annäherung an Schuberts Biografie und Werk überträgt es die Musik in das Medium der Sprache. Musik und Sprache liegen dem Hörfunk näher. Aber sehr viel häufiger sind es die Bilder, die Mayröcker zu einer akustischen Arbeit inspirieren. Ist es der Blick? Zur Korrespondenz von Schrift und Bild kommt so ein drittes Medium hinzu, der Klang und die Musikalität der Sprache. Auf »Die Umarmung« nach Picasso folgt 1989 »Repetitionen« nach Max Ernst, ein Hörspiel, dessen Text 1991 als zweites Kapitel in den Roman »Stillleben« aufgenommen wird. Das war zuerst das Hörspiel, ja. Das hätte ich ja nicht gedacht. Wie sehr die Schrift auf das Bild verweist, zeigt der Titel »Stillleben«. Hier soll etwas gesehen, betrachtet werden. Das Hörspiel »Die Repetitionen« nach Max Ernst rekurriert auf einen Werktitel des Malers und Poeten aus dem Jahr 1922. Aber die Werkbiografie von Max Ernst spielt darin kaum eine Rolle. Es ist eher eine Beschäftigung mit den Techniken des Malers, der sich zugunsten seiner Bildcollagen und surrealen Traumlandschaften schließlich von Dadaismus abgewandt hat, wie Friederike Mayröcker von der konkreten Poesie. Max Ernst hat mich immer angezogen, aber zu der Zeit, wie ich das gemacht habe, besonders. Und da habe ich eben auch alles, möglichst alles von Max Ernst mir besorgt. Aber dieses Werk ist ja so unerhört groß, dass man nie sagen kann, man hat alles gesehen. Und ich habe mich dann eigentlich beim nochmal Ansehen der Bilder, habe ich mich so irgendwie bestätigt gefühlt in meiner Technik. Eine systematische Ausbeutung, Entlehnung ist das, sage ich zu Samuel. Kannst du das verstehen? Eine systematische Schön. Ausbeutung aller Materialien. Schön. Sendboten. Zu fliegen. Die Sätze des Briefes zum Beispiel. Die vorletzte Zeile im Lieblingsbuch, die ich nie erinnern konnte, also nachgelesen, immer wieder nachgelesen, immer von Neuem, endlich dann angeeignet, entlehnt. Ein Text für eine weibliche Stimme. Und dieser Text begegnet einem anderen Text. Zum Teil sind Zitate aus Max Ernst Titeln. Und da hat sie also für die Regie einen Vorschlag gemacht, der sehr schwierig zu realisieren ist. Ich glaube, sie schrieb, dass dieser Text solle permanent von oben auf den Hörer herunterfallen. Sie nutzt eigentlich eine bildnerische, also eine visuelle Möglichkeit für eine akustische. Also sie schreibt, glaube ich, sogar, dass wie ein Vorhang soll das sein. Nun, das ist schön geschrieben, aber das ist natürlich nicht so ganz einfach zu machen. Diese Repetitionen loten die Tiefe des akustischen Raums aus, wie die Perspektive den Hintergrund eines Bildes. Die Durchlässigkeit des Monologs ähnelt der Durchsichtigkeit, mit der auf den Frottagen von Max Ernst die Struktur des einen Materials die des anderen durchdringt. In »Die Umarmung nach Picasso« wird, wenn auch gebrochen, die Geschichte eines Blicks erzählt, der an den Bildern entflammt und hofft, dass der Funke überspringt. In Repetitionen nach Max Ernst wird weniger erzählt, als vielmehr eine poetische Verfahrensweise reflektiert. Die der Collage, der Frottage, des Zusammenfügen und Aufeinanderschichten von Schrift. Schrift auf Schrift, Schicht auf Schicht, Zitat auf Zitat, Erinnerung auf Erinnerung. Eine Schreibhaltung, bei der Leben Schreiben ist und Schreiben Leben. Katzbuckelnd mein Leib vor der Maschine, auf ganz niedrigem Stuhl, wie vor Klaviatur. Und mit künstlicher Trauer, mit erfundenem Schmerz, Zärtlichkeit und Zerfleischung, habe ich die eigene Arbeit im Sinne von Collagen weitergetrieben, nicht wahr? Meine großartige, parasitäre Poesie. Friederike Mayröckers Hörspiel ist auf singuläre Weise ganz aus dem Reichtum der Sprache entwickelt. 2001 erhält Friederike Mayröcker den Georg-Büchner-Preis für ihr Gesamtwerk. Noch vorher wird ihr Hörspiel »Das Kuvert der Vögel« mit dem Karl-Tschucker-Preis für Hörspiel als Radiokunst ausgezeichnet. Musik Gerhard Rühm, Regie Klaus Schöning. Die Jury begründet ihre Entscheidung weiter. Die Vielfalt und Schönheit der poetischen Sprache und die Intensität der sie artikulierenden Stimmen machen das Medium Radio zu einem Ort der Verknüpfung von Hörbarem und Sichtbarem, von Bilderreiz und Klangfarbenfülle. Die Musikalität des poetischen Sprechens gewinnt durch die sparsam akzentuierende Komposition Gerhard Rühms an Weite und Dichte. Generalstimme ruft: Und ich irgendeinen verbalen Anstoß von Ihnen bekommen könnte, ich das nächste Hörspiel für Sie schreiben würde. Matisse ruft: Ich warte stündlich auf Ihr Matisse-Hörspiel. Das Wahnwitzigste, was ich allerdings je bekommen habe, das ist noch schwieriger zu realisieren als der Vorhang, der akustische Vorhang, der bei dem Max-Ernst-Stück, den Repetitionen. Sie hat also eine Rolle dort angegeben, die unhörbar sein soll. Es ist so ein stündliches Herzubrüten und Selektieren, ein Dominosteinrücken, neu ansetzen, auch Ausbeuterei. Das ist eine Luftbeute, verehrter Monsieur Matisse. Ein Kritzeln und Ästchen und jeder ist in sich selbst verschreckt. Was ein Seufzer ist von Ludwig van Beethoven, was mir wieder aufgetaucht ist beim Durchsehen alter Aufzeichnungen. Hatte vorgehabt, ein Beethoven-Hörspiel zu schreiben. Das Beethoven-Hörspiel ist aber ein aufgegebenes Projekt geblieben. Und vermutlich wird es mir mit dem Matisse-Hörspiel ähnlicher gehen. Das ist zum Glück nicht der Fall gewesen. Inspiriert durch eine Biografie des Malers tritt der Text in einen Dialog sowohl mit Matisse als auch mit seinem Werk. Die Rollen dieses Dialogs sind freilich nicht festgelegt. Sie wechseln immer wieder und so lange die Perspektive, bis deutlich wird, es handelt sich um imaginäre Gegenüber. Anwesend sind jedenfalls Henri Matisse, Camille Joblot, seine Frau, die Generalstimme, weiblich, und anwesend sind natürlich auch die Bilder und das schreibende Ich. Ich stand vor dem Spiegel und zog mir einen Streifen grüner Paste von der Nasenwurzel zur Oberlippe. Und dann das Weinen, Weinen. Der grüne Streifen, 1905, Öl auf Leinwand, 40,5 mal 32,5 Zentimeter. Ebenso Madame Matisse, Porträt mit grünem Strich und so weiter. Ich verteile die grüne Paste vom Haaransatz über den Nasenrücken zur Oberlippe. Madame Matisse öffnet sich. Madame Matisse öffnet mir ihre Plissé-Bluse. Ein Wasserfall, ein plissierter Wasserfall steckt in der Stube, im Futteral. Sagt Matisse. mit grünem Streifen, der lange senkrechte Strich von der Nasenwurzel zur Lippe. Die Stelle spielt auf ein Gemälde an, das Henri Matisse im Sommer 1905 gemalt hat, als er alles, mehr oder weniger, über Bord wirft und vor allem die Farbe für sich behält. Auf die Bilder dieses Sommers setzt er alle seine Hoffnung, besonders Porträts seiner Frau. Eines davon, Frau mit grünem Strich. Ich war ja ganz eingetaucht in dieses Projekt und habe einfach so völlig Gedanken verloren im Badezimmer, mir die Tagescreme aufgeschmiert und dann habe ich gesehen, meine Zahnpasta ist grün. Und dann habe ich das verbunden, diese zwei Sachen. Und ich dachte, es wäre doch nicht schlecht, wenn man sich diese grüne Zahnpasta so von der Stirn her über den ganzen... Und dann habe ich es gehabt. Sie vollzieht die Geste des Malers, ahmt ihn nach und ist zugleich sein Modell. Dieser sinnliche Akt geht dem Schreiben voraus und fließt ins Schreiben ein. Wie auf einem Vexierbild zeigt die Schrift dann den Maler und sein Modell, das Bild und das schreibende Ich. Auch Camille Joblot, das wirkliche Modell von Matisse, ist in diesem Schriftbild verschwunden oder taucht in ihm auf. Deshalb soll sie, obwohl im Rollenverzeichnis aufgeführt, unhörbar sein. Das ist sicherlich das, was auch Beckett, was Samuel meint, nicht? Und was Cage meint, le silence, das Schweigen, das Unhörbare spricht ja. Da ist was. Da so Zungen am Horizont. Was ich vom Hörspiel fordere. Der Juryvorsitzende Klaus Ramm hält die Laudatio, Oktober 2001. Hat Friederike Mayröcker schon ganz zu Anfang ihrer Hörspielarbeit vorgetragen, als sie für ihr erstes Hörspiel überhaupt, gemeinsam mit Ernst Jandl, den anderen großen Hörspielpreis, den der Kriegsblinden erhielt. Was ich vom Hörspiel fordere, ist, es muss akustisch befriedigen, faszinieren, reizen. Das heißt, der akustische Vorgang muss beim Hörer eine ganz bestimmte Reaktion hervorrufen, etwas, das in der Nähe musikalischen Genusses liegt, aber statt von Tönen, von Worten und Geräuschen ausgeht. Wobei die Geräusche dann sehr schnell den Klangfarben der Bildlichkeit gewichen sind.